Ich war etwa 14 Jahre alt und es war im Vorfrühling, da lud ein Kamerad mich ein, mit ihm auszugehen. Es muss ein besonders schöner Tag in der Welt oder in meinem Gemüt gewesen sein, denn er ist mir im Gedächtnis geblieben. Das Land war feucht, aber schneefrei. An den Wasserläufen grünte es schon stark und die Luft war voll Geruch. Einem Geruch voll Leben und voll Widerspruch. Es duftete nach feuchter Erde, faulendem Laub und jungen Pflanzenkeimen. Wir kamen zu den Holundern. Sie hatten winzige Knospen, aber noch kein Laub. Und als ich einen Zweig abschnitt, drang mir ein bittersüßer, heftiger Geruch entgegen, der alle anderen Frühlingsgerüche in sich gesammelt, summiert und potenziert zu haben schien. Ich war ganz benommen davon. Ich roch an meinem Messer, roch an meiner Hand, roch an dem Holunderzweig. Sein Saft war es, der so dringlich und unwiderstehlich duftete. Nun, jedes Erlebnis hat eben seine Magie. Mein Erlebnis nun bestand darin, dass der kommende Frühling schon beim Gehen über die feucht schwappenden Wiesenböden, beim Duft der Erde und Knospen von mir stark und beglückend empfunden, sich dann im Fortissimo des Holunderduftes zu einem sinnlichen Gleichnis und einer Bezauberung konzentrierte und steigerte. Vielleicht hätte ich diesen Geruch, auch wenn dieses kleine Erlebnis für sich allein geblieben wäre, niemals mehr vergessen. Vielmehr, jede künftige Wiederbegegnung mit diesem Geruch hätte mir wahrscheinlich bis ins Alter stets die Erinnerung an jenes erste Mal aufgeweckt, da ich den Duft bewusst erlebt hatte. Doch es kam noch etwas Zweites hinzu. Ich hatte bei meinem Klavierlehrer einen alten Band Noten gefunden. Es war ein Band Lieder von Franz Schubert. Ich war damals ganz von ihm bezaubert. Und nun entdeckte ich, am Tag jenes Holundergangs oder am Tage nachher, Schuberts Frühlingslied »Die linden Lüfte sind erwacht«. Und die ersten Akkorde der Klavierbegleitung überfielen mich wie ein Wiedererkennen. Diese Akkorde dufteten genauso, wie der junge Holunder geduftet hatte, so bittersüß, so stark und gepresst, so voll Vorfrühling. Von jener Stunde an ist für mich die Assoziation Vorfrühling, Holunderduft, Schubert-Akkord eine feststehende und absolut gültige. Mit dem Anschlagen des Akkords rieche ich sofort und unbedingt den herben Pflanzengeruch wieder. Und beides zusammen heißt für mich Vorfrühling. Ich besitze mit dieser Empfindung etwas, das ich für nichts hergeben möchte. Diese Assoziation, das jedesmalige Aufzucken zweier sinnlicher Erlebnisse beim Gedanken Vorfrühling, ist aber natürlich meine Privatsache. Sie lässt sich mitteilen, gewiss, so wie ich sie ja jetzt hier auch erzähle. Doch kann ich es nicht bewerkstelligen, dass sie auch nur bei einem einzigen anderen Menschen gleichfalls zu einem gültigen Zeichen, zu einem Mechanismus wird, der auf Anruf unfehlbar reagiert und stets genau gleich abläuft. Einer von Knechts Mitschülern, der es später bis zum ersten Archivar des Glasperlenspiels gebracht hat, wusste zu erzählen, dass Knecht im Ganzen ein stillfröhlicher Knabe gewesen sei. Zuweilen hatte er beim Musizieren einen wunderbar versunkenen oder seligen Ausdruck. Heftig und leidenschaftlich war er dagegen eher selten. Beim rhythmischen Ballspiel etwa, das er sehr liebte. Einige Male habe der freundliche, gesunde Knabe aber auch Spott oder gar Besorgnis erregt. So bei einigen Fällen von Schülerentlassungen, wie sie ja namentlich an den niederen Eliteschulen des Öfteren notwendig werden. Als es das erste Mal vorkam, dass ein Klassenkamerad beim Unterricht und Spiel fehlte und auch andern Tages nicht wiederkam und es sich herumsprach, dass er nicht etwa krank, sondern entlassen und abgereist sei, da sei Knecht nicht nur traurig, sondern tagelang wie verstört gewesen. Wenn ein Schüler aus Eschholz zurückgeschickt wurde und uns verließ, empfand ich es jedes Mal wie einen Todesfall. Hätte man mich nach dem Grund meiner Trauer gefragt, so hätte ich gesagt, Es sei Mitleid mit dem Armen, der sich durch Leichtsinn und Trägheit seine Zukunft verdorben habe. Aber es war sicher auch Angst dabei. Angst, dass es auch mir vielleicht einmal so gehen könnte. Erst nachdem ich das Gleiche schon des Öfteren erlebt hatte, begann ich etwas tiefer zu sehen. Jetzt empfand ich den Ausschluss eines Elektus nicht mehr nur als Unglück und Strafe. Auch war mir mittlerweile bekannt, dass die Entlassenen selbst in manchen Fällen ganz gerne wieder nach Hause zogen. Ich spürte dadurch, dass die Welt dort draußen nicht in dem Maße aufgehört hatte zu existieren, wie es mir erschien, dass sie vielmehr für manche eine große Wirklichkeit voller Anziehungskraft war, die lockte und zurückrief. Und vielleicht war sie das nicht nur für Einzelne, sondern für alle. Vielleicht war es auch gar nicht ausgemacht, dass es die Schwächeren und Minderwertigen seien, welche die ferne Welt so sehr anzog. Vielleicht war der scheinbare Rückfall, den sie erlitten, gar kein Fall und kein Erleiden, sondern ein Sprung, eine Tat. Und vielleicht waren wir, die wir brav in Eschholz blieben, gerade die Schwachen und Feigen.